Ja, guten Abend. Guten Abend zu dieser Veranstaltung der Basisgruppe Politikwissenschaft. Und Simon Seiler wird heute zum Thema Denken ist passiv referieren. Und der Abend wird so ablaufen, dass Simon zuerst referiert. Und im Anschluss wird es eine kurze Diskussion geben. Und der ganze Vortrag wird aufgezeichnet werden. Und falls es jemand gibt, der was sagen möchte, aber nicht aufgenommen werden will, der kann sich im Anschluss bei mir melden, dann wird das im Anschluss dann einfach rausgeschnitten. Und dann wurde die Frage gestellt, warum eine politische Gruppe, so wie die Basisgruppe Politikwissenschaft, warum wir einen Vortrag über das Denken machen, also im Grunde einen theoretischen Vortrag, der sich nicht unbedingt mit den politischen Dingen auseinandersetzt. Und die Antwort liegt eigentlich auf der Hand, also wir verstehen uns in der Theorie, wir verstehen uns in der Tradition von der kritischen Theorie, also von Adorno und Horkheimer. Und was die kritische Theorie gerade auszeichnet, im Gegensatz zum Positivismus, ist eben, dass sie immer fragt, wie steht das einzelne Ding zum Ganzen? Und genau das ist es, worum es wahrscheinlich geht in dem Vortrag. Wie ist das Einzelne vermittelt im Ganzen? Und man kommt dann immer schnell mit so Floskeln daher, ja, das ist, es geht hier um das Verdinglichte oder irgendetwas ist verdinglicht, aber genau das wäre eigentlich falsch. Richtigerweise müsste man sagen, inwieweit ist es verdinglicht und auf welche Art und Weise ist es verdinglicht. Und um gerade das zu begreifen oder um darauf einen Einblick zu bekommen, muss man sich immer fragen, eben wie ist es vermittelt. Und das heißt immer, man muss sich auch mit dem Gegenstand selbst auseinandersetzen, man muss sich auf den Gegenstand einlassen und das heißt, man muss sich auch vom Gegenstand selbst affizieren lassen und das ist es, glaube ich, was man unter einem passiven Denken sehen könnte. Und deshalb machen wir eigentlich den Vortrag heute und damit übergebe ich auch schon das Wort an Simon. Danke für die Einleitung. Ja, von mir auch mal willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Ich bedanke mich auch bei der Basisgruppe Politikwissenschaft für die freundliche Einleitung und die Einladung, die mich umso mehr freut, als ich bis vor kurzem ja noch selbst bei der BAGU-POWI aktiv war. Ja, zu meiner Person will ich auch gar nicht allzu große Worte verlieren. Vielleicht doch nur so viel, dass das mein erster öffentlicher Vortrag ist, zumindest der erste, der sich so etwas prätentiös als Vortrag geriert. Ja, was auch den Effekt gehabt hat, dass ich die letzten Wochen mich auch damit beschäftigt habe, was es überhaupt bedeutet, einen Vortrag zu halten. Also soll ich das frei halten? Soll ich ihn vorher ausformulieren? Wie baue ich das Ganze auf? Gehe ich von etwas aus und komme dann am Ende zu etwas, zu einem anderen Begriff? Das wäre wünschenswert. Jedenfalls habe ich sozusagen das, was es bedeutet, einen Vortrag zu halten, diese Frage habe ich bearbeitet, sozusagen gleichzeitig mit der Bearbeitung des Gegenstandes selbst. Was ja im Grunde, wenn ich jetzt eben meine Unerfahrenheit und meine Unbeholfenheit im Halten von Vorträgen zu einer Tugend machen wollen würde, könnte ich sagen, zumindest habe ich das, was es habe ich sozusagen das Vortragen erarbeitet an dem konkreten, spezifischen Gegenstand. Also sozusagen, ich konnte mich nicht verlassen auf ein erprobtes Konzept des Vortragens. Und jetzt ist dieses Passive nur einfach das Nächste, was ich auf diese Weise dann kommuniziere. Sondern also ich habe mich gefragt, wie ist dieser bestimmte Gegenstand darzustellen? Und da bin ich eigentlich schon relativ nah an dem, worum es eigentlich auch in dem Vortrag geht, also dass nämlich die Darstellung eines Gegenstandes nichts ist, was dem Gegenstand äußerlich ist. Also es gibt nicht etwas, was ich weiß, was ich mir vielleicht erarbeitet habe und jetzt geht es nur noch daran, es zu kommunizieren, sondern das Denken lebt eigentlich in der Darstellung der Sache selbst, indem es sich darstellend den Bewegungen der Sache überlässt und auf diese Weise im besten Fall dem Gegenstand zur Darstellung verhilft. Und da sieht man auch schon, dass es in gewisser Hinsicht darum geht, etwas mit sich geschehen zu lassen. Ja, sozusagen nicht ich stelle etwas dar, sondern ich mache mich zum Medium, das ist ein bisschen geschwollen, aber ich mache mich im besten Fall zum Hilfsorgan der Darstellung des Gegenstandes. Das ist die Idee. Walter Benjamin hat einmal den Satz formuliert, Denken heißt Segel setzen. Und einerseits gibt es da diesen Gedanken des Aufbruchs oder so, man schippert hinaus auf die See. Aber es steckt auch dieses drin, dieses Aufnehmen des Windes, sich bewegen lassen von etwas. Also Segeln ist sicherlich nicht die motorisierte Fortbewegungsform, sondern abhängig von der Bewegung der Sache. Und diese Formulierung, Denken ist passiv, ist gewissermaßen die Zuspitzung eines Gedankens, der sich bei Adorno relativ häufig findet und der mich selbst stutzig gemacht hat. Nämlich, dass es am Denken eben etwas gibt, ein passivisches Moment, ein etwas mit sich machen lassen, was zuerst einmal eine Provokation bedeutet für die Vorstellung, dass das Denken von sich selber hat und dass ja auch sozusagen dem liberalen Bewusstsein irgendwo eingeschärft wird, dass es sich seines Verstandes eben mächtig bedienen soll. Also dass es aktiv umgeht mit den Sachen, dass es eben nichts mit sich geschehen lassen soll, sondern dass es selbst tut, dass es aktiv ist, dass es nichts hinnimmt. Genau, aber dieses sich der Sache überlassen, das beinhaltet eben auch, dass ich den Vortrag gar nicht hätte machen können auf eine andere Weise. Wenn ich schon ein erprobtes Konzept gehabt hätte, dann hätte ich es gar nicht machen können. Also es schließt irgendwo ein, dass ich aufgrund des spezifischen Gegenstandes auch eine spezifische Art der Darstellung entwickeln muss am Gegenstand. Und das bedeutet eben, dass ich mich gar nicht auf ein erprobtes stützen kann. Dass es auch irgendwo falsch wäre, sogar wenn ich das Ganze schon ausformuliert vor mir liegen hätte und nur noch vorlesen würde. Eben deshalb, weil, ich zitiere eine Stelle von Adorno, weil Denken, Zitat, Denken gerät in der Arbeit an einer Sache und an Formulierungen. Sie sorgen für sein passivisches Element. Extrem gesagt, ich denke nicht und das ist wohl Denken. Ja, also und ich führe das noch ein bisschen aus, weil das gilt jetzt nicht nur für die Darstellung, sondern das ist eigentlich die Kritik der Methode überhaupt. Es ist nicht erlaubt im Denken, oder es ist nicht erlaubt, aber es birgt ein problematisches, wenn das Denken so vorgeht, dass es ein sicheres, ausgearbeitetes Schema schon hat, sei es eine erkenntnistheoretische Theorie oder sei es auch etwas Vageres, wie zum Beispiel eine politische Haltung, die sich zusammengezimmert ist aus unterschiedlichen Dingen und mit diesem Fundament nur noch auf die Dinge zugeht. Weil was dann passiert, ist eben, dass es wenig überraschend in den Dingen auch immer nur die Bestätigung für sich selbst findet. Also diese Art der Methodensicherheit, die ja in der Wissenschaft zum Teil sogar angesehen wird als Voraussetzung von objektiver Erkenntnis, ist genau das, was eigentlich so etwas wie einen wirklichen Bezug zum Gegenstand genau verhindert. Weil so viel schon darin steckt, in dem, was von vornherein festgelegt ist, dass der Gegenstand in einem brutalen Verfahren damit eigentlich dem Denken gleich gemacht wird. Dabei hieße Passivität, sich der Bewegung der Sache überlassen, was auch Dialektik meint, dass gerade der Gegenstand etwas mit dem Denken macht. Und das ist gemeint mit passiv. Ja, dass nicht das Denken mit dem Gegenstand etwas tut, das wäre eigentlich Willkür und im Grunde eine brutale Angelegenheit, sondern dass mit dem Denken etwas geschieht. Das hat zum Beispiel auch seine Korrespondenz auf anderen Ebenen. Sicherlich auf der Ebene der Ästhetik, also wo die Künstlerin sich in der künstlerischen Arbeit im Entscheiden an der Arbeit zwischen richtiger und falschem Verfahren sich auch zu so etwas macht wie einem Seismogramm der Verhältnisse. Also vermittels dieser Subjektivität nimmt das Fühlung auf mit dem Bearbeiteten, mit dem Material und das vergegenständigt sich. Und wo sich das auch noch findet, also ich gehe jetzt nicht ins Detail bei der Ästhetik, obwohl ich später noch ein bisschen darauf komme, aber wo sich das auch noch findet, ist in der Dialektik mit der Natur und auch in der Dialektik des Denkens, der Dialektik der Aufklärung. Weil nämlich Naturbeherrschung in der Dialektik der Aufklärung ja von Adorno deshalb als problematisch bestimmt wird, weil darin ein Moment der Gewalt liegt. Also die Natur ist zuerst mal etwas Bedrohliches und um sich vor diesem Bedrohlichen zu schützen, muss das Denken so verfahren, dass es sich die Gegenstände unterwirft. Aber obwohl das notwendig ist, liegt darin ein Moment der Gewalt. Eben dieses Sich-Unterwerfen hat ein gewaltvolles Moment und dieses gewaltvolle Moment kehrt wieder dann, und zwar umso heftiger, als Herrschaft der Menschen übereinander, als Herrschaft der Menschen über die Menschen. Und im Grunde, und das ist vielleicht so ein bisschen der Clou, der da auch oft übersehen wird, ist, dass das eigentlich ein Stück wiederkehrende, unbeherrschte Natur ist. Also das ist nicht so sehr, dass, weil die Natur allzu beherrscht ist, die Menschen dann böse zueinander sind, sondern eigentlich sozusagen, es ist die Natur, die beherrscht werden muss, die eigentlich den Menschen ja dieses gewaltvolle Moment aufoktroyiert. Und demgegenüber setzt er da nur die Idee der Naturversöhnung. Und man könnte auch sagen, es gibt an einigen Stellen formuliert das auch Adorno so, man könnte auch sagen, es geht um Naturbeschwichtigung, Naturbesänftigung, die an die Stelle der Beherrschung gesetzt wird. Und ich glaube, das hat mit Aktivität und Passivität sehr wohl etwas zu tun. Wenn man sich zum Beispiel so etwas wie eine Geste dazu denken wollen würde, dann wäre ja die Geste der Naturbeherrschung, dass sozusagen mit dem Instrument des Denkens darauf, also auf es zu, das Einzelne erschlagen, sich unterwerfen. Während die Geste der Beschwichtigung oder der Besänftigung wäre eher so eine Art Zurückweichen und dabei die Hände sinken lassen. Also das ist von diesem, also der gestische Inbegriff der Beschwichtigung, und der würde diesen gewaltvollen Moment entbehren. Aber es zeigt sich auch schon, dass es nicht etwas ist, was bloß im Denken vollzogen werden kann, so ohne weiteres. Gut, also was ich aber auch klarstellen muss, ist, das klingt jetzt nämlich ein bisschen so, als gäbe es so etwas wie ein vorurteilsloses sich versenken im Gegenstand. Ich überlasse mich ganz dem Gegenstand. Ich selbst bin ein Gefäß, ich bringe nichts hin. Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, es wäre sogar problematisch zu glauben, dass man nicht schon Begriffe von etwas hat, wenn man auf etwas zugeht. Also im Grunde ist das ja dann, das wäre fast schon so eine Art Positivismus, wenn ich mich, also dann sich betrügen über die eigenen Voraussetzungen. Es gibt schon einen Begriff, der von außen auf die Sache hingetragen wird. Allerdings erstens kommt dieser Begriff im besten Fall nicht von ungefähr, sondern der entspringt aus der Erinnerung des bisher Gedachten, ist eine Formulierung von Adorno. Also es ist so eine Art unwillkürliches Gedächtnis, weil ich ja schon immer mich im besten Fall mit der Welt konfrontiert habe, weil ich schon immer mit dem Gegenstand auf mein Denken einwirken habe lassen, sind die Begriffe auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Die sind nicht willkürliche Setzungen, sondern die entspringen auch schon einem Denken, einem unterirdischen Denken. Also es gibt bei Adorno diese Formulierung zum Beispiel in den Vorlesungen zur negativen Dialektik, wo er sagt, in gewisser Hinsicht ist kritische Theorie, ist Theorie überhaupt so eine Art sich selber auf die Schliche kommen. Also eigentlich Dinge, die ich eh schon wusste, die versuche ich theoretisch einzuholen. Also in gewisser Hinsicht stehen die schon fest. Und das Denken muss versuchen, dem nachzugehen. Das steckt auch in der Formulierung Nachdenken schon ein nachträgliches. Also das ist auch deshalb als Selbstreflexion vom Denken auch gar nicht zu scheiden. Das ist in dem Nachgehen an sich selbst auf die Schliche kommen. Wenn ich jetzt aber diese Begriffe nehme, die ich auf diese Weise gewonnen habe, im besten Fall, meistens läuft das ja gar nicht so ab, sondern eben ein bisschen willkürlicher, dann konfrontiere ich diese von außen herangetragenen Begriffe mit der Sache. Und ich lese jetzt ein Zitat, was die Forderung von Adorno wäre, was dann passiert. Zitat: Sie, die Theorie, muss die Begriffe, die sie gleichsam von außen mitbringt, umsetzen in jene, welche die Sache von sich selber hat, in das, was die Sache von sich aus sein möchte, und es konfrontieren mit dem, was sie ist. Sie muss die Starrheit des hier und heute fixierten Gegenstandes auflösen in ein Spannungsfeld des Möglichen und des Wirklichen, Jedes von beiden ist, um nur sein zu können, aufs andere verwiesen. Mit anderen Worten, Theorie ist unabdingbar kritisch. Also vereinfacht gesagt heißt das, diesen Gedanken, diesen Begriff, den ich herantrage, den vermittle ich mit dem, also indem ich ihn der Bewegung der Sache überlasse, indem ich das mitvollziehe, denkend, wird sie vermittelt zu einem Begriff, den die Sache von sich selber hat. Ich meine, das ist ein bisschen eine etwas verwirrende Formulierung. Ich gehe auch noch genau darauf ein, weil man könnte sich fragen, wie die Sache hat Begriffe von sich selber. Aber es gibt so etwas wie eine innere Dynamik der Sache. Eben Adorno geht ja noch weiter und sagt, was die Sache von sich aus sein möchte. Und das gilt es zu konfrontieren mit dem, was sie ist. Also sich zu fragen, was die Sache von sich aus möchte, aus der eigenen inneren Dynamik heraus. Und zu sagen, das mit dem zu konfrontieren, was sie ist. Und da sieht man ja auch, wie nah das schon an einer Gesellschaftskritik ist. Weil im Grunde ist das überhaupt, das ist der Begriff von immanenter Kritik. Und das ist natürlich auch der Kern, der Ansatzpunkt der Gesellschaftskritik in der kritischen Theorie ist zu sagen, die Gesellschaft hat von sich selbst aus, produziert sie Bedürfnisse, weist sie über sich hinaus, die Produktivkraft entwickelt sie in einer Weise, in der ihre eigenen Begriffe sie über ihre eigenen Versprechungen betrügt. Sie will mehr als sie ist. Sie will die Gesellschaft sein, der freien Individuen. Und wenn man das aber konfrontiert mit dem, was sie ist, dann gibt es da eine Spannung. Ne? Und deshalb sagt er da nur mit anderen Worten, Theorie ist unabdingbar kritisch. Weil das der Umgang ist ja mit allen Dingen. Es gibt eine Spannung zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit. Aber jetzt muss ich, um das verständlich zu machen, glaube ich, darauf eingehen, was es bedeutet, von sowas zu reden, wie was die Sache von sich selber hat, was sie will sogar. Weil es gibt so etwas wie ein Eigenleben der Gebilde. Und auf den ersten Blick könnte man ja glauben, dass die Dinge beseelt seien oder dass das vitalistisch gedacht sei und im Grunde sind das alles Lebewesen oder sie haben eine Art inneren Kern, eine Idee. Aber wenn Adorno vom Eigenleben der Gebilde oder auch vom Geistigen oder vom Leben der Gebilde spricht, und gerade in der Ästhetik ist das ja oft der Fall, dann denkt er da eher an so etwas wie eine Lebendigkeit, eine innere Lebendigkeit der Momente innerhalb eines Gegenstandes und wie sie zueinander vermittelt sind. Also es gibt eine Dynamik der Momente einer Sache, eine innere Dynamik. Und in der muss Denken sich anbilden. Ich lese eine Passage aus dem Minimum Moralia, die aus diesem Hinter den Spiegel ist das überschrieben. Das sind eigentlich so ein paar Tipps, wie man Texte schreibt. Sage ich jetzt ein bisschen boshaft. Aber es gibt da eine Beschreibung, eben, wo er da noch von Texten spricht. Und ich glaube aber, dass es fürs Denken eigentlich sehr genauso gilt. Zitat: Anständig gearbeitete Texte sind wie Spinnweben. Dicht, konzentrisch, transparent, wohlgefügt und befestigt. Sie ziehen alles in sich hinein, was da kreucht und fleucht. Metaphern, die flüchtig sie durcheilen, werden ihnen zur nahrhaften Beute. Materialien kommen ihnen angeflogen. Wo der Gedanke eine Zelle der Wirklichkeit aufgeschlossen hat, muss er ohne Gewalttat des Subjekts in die nächste Kammer dringen. Also es gibt eher so eine Haltung des Denkens, die sich durch Dichtheit, durch Konzentration auszeichnet, die eine Art Sog entwickelt. Und da sieht man ja auch schon, dass das nicht etwas ist, nicht dann darauf zu, sondern ein Entziehendes, das die Sachen aufnimmt. Die Materialien kommen ihnen angeflogen. Und außerdem etwas, das, indem es ein Segel setzt, eine Dynamik in Gang setzt, wo man vom einen zum nächsten kommt. Also wenn da die Rede ist von, er muss ohne Gewalttat des Subjekts in die nächste Kammer dringen, dann gilt das auch, dann richtet sich das auch gegen einen gewissen Gestus der Erledigung, wenn man das so nennen will. Also gegen ein Vorgehen, wo man sich einen Gegenstand vorlegt und dann mit seiner Theorie bearbeitet. Also das, was man sich vorlegt, das kann nicht eine beliebige Sache sein, sondern es ist eher so, Es ist eher so, dass eine Aufgabe sich selbst stellt. Also dass aus einem Gedanken sich der nächste ergibt. Und das wäre erst das, was dieser Willkür entraten würde, dass sich einfach etwas vorlegen, um es dann zu erledigen. Also damit zusammenhängt auch diese Überlegung, dass mir etwas geschehen muss, um zu erkennen. Also es gibt diese Bilder bei Adorno sehr häufig, wo von Verwundung die Rede ist und davon, dass vermittels der Reflexion auf diese Wunde Erkenntnis möglich sei. Interessanterweise gibt es auch das Gegenbild. Es gibt diese also relativ häufig ist mir in letzter Zeit untergekommen, diese Passage über die Schnecke aus der Dialektik der Aufklärung, wo es um die Genese der Dummheit geht. Und ich weiß nicht, es ist vielleicht den meisten eh bekannt, aber ich sage nochmal kurz, was die Idee mit der Schnecke ist. Die Schnecke streckt ihre Fühler aus und wird zurückgeschlagen. Und sagen, dort, wo sie zurückgeschlagen wurde, bleibt eine Narbe, ihre Feinfühligkeit vernarbt, stumpft ab und das sei Dummheit. Ja, also nicht eine Art Vermögen, mit dem man auf die Welt kommt. Also nicht, die einen können besser rechnen, die anderen, sondern das hat eher etwas mit Sensibilität zu tun. Das lässt sich aber auch umdrehen und das finde ich eigentlich das Interessantere, weil eigentlich dieses Schneckenbild, das ist auch fast ein bisschen humanistisch, ne? Wenn man sich frei entfalten kann, dann floriert der Geist, während, wenn ihm etwas entgegensteht, dann ist es aus Dummheit. Während wenn man eigentlich mit demselben Bild die Intelligenz beschreiben wollen würde, also so etwas wie eine Genese der Intelligenz, eben dann auch materialistisch fundiert vornehmen wollte, dann müsste man ja eigentlich sagen, wenn die Schnecke im Leeren fühlt, also ihre Fühler ausstreckt im Nichts, man hat sie hochgehoben aus ihrem Häuschen, ne? Dann findet sie dort nichts, außer vielleicht ihre eigenen Fühler, die sie dann für die Welt nimmt. Und das ist genau das Tautologische von geistiger Technik im Unterschied zu Denken. Also das ist das, oder wo Denken, das eben nicht auf etwas stößt, immer nur auf sich selbst stößt und so auch nichts mitkriegt von der Welt. Und deshalb ist es irgendwo auch Voraussetzung von Sensibilität, von Intelligenz, dass der Fühler zurückgeschlagen wird. Halt vielleicht nicht so, dass er gleich verstümmelt wird. Also man sieht dann, dass Intelligenz etwas zu tun hat mit einerseits mit Sensibilität, aber auch mit einer Art Liebkosung gegen die Welt. Also Adorno geht so weit, dass er sagt, es hängt mit Liebe zusammen. In dem Text zum Studium der Philosophie, ein Text aus den 50er Jahren, der auch sehr anleitungshaft ist, also wie man sich philosophischen Texten nähern soll, da schreibt Adorno, Zitat, wo man liebt, versteht man. Intelligenz ist kein abgespaltenes Vermögen der Seele, sondern verflochten mit dem, was einen bewegt, was man will. Also eigentlich die Fähigkeit zur Erfahrung hängt eben davon ab, dass man auch Bedürfnisse hat, auch seine Erkenntnis auf etwas richtet, dass diese Sachen einem auch etwas bedeuten, mehr sind als ein Forschungsgegenstand zum Beispiel. Und eben, das bedeutet eben auch Reflexion auf das, was einem angetan wird, also auf die eigene Wunde, die auch die Gesellschaft schlägt. Also es gibt diesen Satz auch in den Minima Moralia, der in diesem Zwergobst-Teil vorkommt, wo ein paar verstreute Aphorismen sind. Und der eine, der wird auch relativ häufig zitiert, ist, der Splitter in deinem Auge ist das beste Vergrößerungsglas. Und das ist genau das. Ja, die Reflexion auf die Wunde, die lässt mich sehen. Nur vermittels darüber kann ich die Gesellschaft begreifen, indem ich auf das reflektiere, was sie mir antut. Bei Valéry gibt's eine Stelle, die literarisch recht schön ist, die ich deshalb gerne vorlesen würde, aber auch weil dieser Gedanke dort auftaucht, der Verwundung als Erkenntnis, aber konkreter, in einem ganz konkreteren Fall. Da geht es um die Leidenschaften und wie die Sache, wie die einfärben und aber eben genau indem sie dieses gefärbte Licht auf etwas werfen, doch auch Klarheit verschaffen. Er sagt da, Zitat, der Hass bewohnt den Gegner, erforscht seine Tiefen und zergliedert die feinsten Wurzeln der Absichten, die er in seinem Herzen hegt. Wir erkennen ihn besser als uns selbst und besser als er sich selber erkennt. Er vergisst sich, wir vergessen ihn nicht, denn wir nehmen ihn durch eine Wunde wahr. Und keiner unserer Sinne ist so stark, keiner vergrößert so sehr und bestimmt so genau, wovon er getroffen wird, wie ein verletzter Teil unseres Wesens. Diese Stelle zitiert auch Adorno in seinem Text Valéry's Abweichungen. Also ich weiß gar nicht, wie allgemein das bekannt ist, aber Valéry war relativ wichtig für Adorno. Also es gibt ganz viele Sätze bei Paul Valéry, die Adorno fast eins zu eins in sein Denken aufgenommen hat, und auch dieser Text von Adorno über Valéry spricht davon. Valéry war im Grunde ein Lyriker, aber auch ein Theoretiker. Bekannt geworden ist er in den 50er Jahren eigentlich eher für seine Gedichte, aber er hat auch theoretische Sachen verfasst. Und vor allem so kleine Notizen, die er in Heftchen geschrieben hat, die Cahiers, und das ist umfasst hatte, ist das herausgegeben, 27.000 Seiten oder dergleichen. Aber einige sind auch als Einzelne herausgegeben in so Aphorismenbänden. Und ich glaube, Adorno hat auch daran fasziniert, dass das Nebensächliche das Hauptsächliche ist. Es ist nicht, es sind keine systematischen Texte, höchstens Essays. Aber gut, aber es hängt noch etwas mit diesem Verwundungsaspekt zusammen. Und nämlich etwas, das ja Adorno als so etwas wie eine Tugend des Denkens bezeichnet, in dem Motto, was ich auch in der Ankündigung verwendet habe, nämlich Geduld. Und wenn man sich mal überlegt, was Geduld bedeutet, dann merkt man, dass darin auch etwas steckt von Erdulden, von Erleiden. Geduld heißt immer etwas aushalten. Sagen, dort, wo ich gerne bin, wo es mir angenehm ist, wo ich mich vergesse, da ist es nicht Geduld. Geduld ist es eigentlich dort, wo mir etwas widerfährt, was mir auch unangenehm ist. Also man sagt ja, etwas hält den Blick stand. Aber umgekehrt sagt man auch, man wendet den Blick ab, wenn man dem Anblick nicht standhält. Also sozusagen, dass das darauf blicken und das geduldig dabei bleiben, ist etwas, wo etwas dem darauf Blickenden, der darauf Blickenden geschieht, etwas widerfährt einem. Also ich zitiere nochmal die Stelle, für die Ankündigung nicht gelesen haben. Das ist eben aus den Anmerkungen zum philosophischen Denken, so eine Reflexion von Adorno auch aus den 60ern, aus den späten 60ern, wo er sich fragt, was hat es damit auf sich mit Denken? Also da bin ich auch zuerst auf diesen Gedanken mit der Passivität gekommen. Er schreibt dort, Zitat, der Satz, Genie sei Fleiß, hat seine Wahrheit nicht an der Kernarbeit, sondern an der Geduld zur Sache. Der passivische Oberton des Wortes Geduld drückt nicht schlecht aus, wie jene Verhaltensweise beschaffen sei. Weder emsiges sich tummeln, noch stures sich verbohren, sondern der lange und gewaltlose Blick auf den Gegenstand. Also die Bewegung des Denkens lebt offensichtlich, so sieht das Adorno, von einem Rhythmus, von einem Gefühl für die Balance zwischen Verweilen und Weiterziehen. Weder emsiges sich tummeln, noch starres sich verbohren. Ja, also weder sofort zum nächsten springen, noch sich festkrampfen im Einzelnen. Sondern eben das Geduld ist ein Doppeltes. Ne? Also Geduld hat auch etwas Entspanntes. Geduld drückt auch aus ja, etwas Unverkrampftes. Das liegt auch darin. Und er spricht eigentlich auch aus, dass dieser Modus des Denkens für Wahrheit zentral ist. In dem Minima Moralia-Fragment, das er für Anatole France überschrieben hat, weil es um eine Figur geht aus einem Roman von Anatole France. Er schreibt dort, Zitat, das Verderben kommt vom Gedanken als Gewalt, dem Abkürzen des Wegs, der einzig durchs Undurchdringliche hindurch das Allgemeine findet, dessen Gehalt in der Undurchdringlichkeit selber bewahrt ist, nicht in der abgezogenen Übereinstimmung verschiedener Gegenstände. Fast könnte man sagen, dass vom Tempo, der Geduld und Ausdauer des Verweilens beim Einzelnen Wahrheit selber abhängt. Was darüber hinausgeht, ohne sich erst ganz verloren zu haben, was zum Urteil fortschreitet, ohne der Ungerechtigkeit der Anschauung erst sich schuldig gemacht zu haben, verliert sich am Ende im Leeren. Ja, also dieser Modus, Adorno spricht auch von Tempo, des Rhythmuses aus Verweilen und Weiterziehen, ein nomadisches am Denken, könnte man fast sagen. Aber was da noch drin steckt, und das ist die Rede von der Ungerechtigkeit und der Gerechtigkeit, ist die, dass sich sozusagen auf die einzelne Sache zu konzentrieren, heißt sich eben nur auf sie zu konzentrieren und alles andere dabei auszublenden. Indem ich mich auf das Einzelne konzentriere, muss ich alles andere so behandeln, als wäre es nicht da? Diese Konzentration aufs Einzelne verlangt in gewisser Hinsicht von mir sogar etwas wie Ungerechtigkeit gegenüber allem anderen, auf das ich mich nämlich nicht konzentriere, was eigentlich auch nicht zu rechtfertigen ist. Und jetzt ist aber der Gedanke der, dass nur vermittels dieser Ungerechtigkeit dem Einzelnen Gerechtigkeit widerfährt. Also Adorno spricht an einer Stelle sogar von einem sabbatischen Blick. Der Gegenstand wird gerettet, indem ich mich ihm versenke, kann aber nur gerettet werden vermittels der Ungerechtigkeit, dass ich mich eben in ihn versenke und nicht in alle anderen Gegenstände. Und das Lustige ist, dass darin ja etwas liegt, ein komisches Nie-zu-Ende-Sein. Also sagen, wenn von diesem Rhythmus, von dem Tempo alles abhängt, von dem Wie-lang des Verweilens, dann wird es ganz schwierig zu unterscheiden, wann, also davon hängt aber alles ab, wann man weiterziehen soll. Und ich zitiere dann nochmal Paul Valéry in einem anderen Zusammenhang, wo das aber sehr, sehr schön getroffen ist, dieses selbe Moment. Valéry hat einen kleinen Band geschrieben über einige Zeichnungen von Edgar Degas, den er auch gekannt hat. Der war in seinem Freundeskreis, in seinem weiteren unterwegs und den er sehr bewundert hat. Und er erzählt, das sind so philosophische Notizen, die aber auch biografisches enthalten. Und er erzählt über Degas da, Zitat, er, Degas eben, war, wie ich fest überzeugt bin, der Ansicht, man könne von einem Werke niemals sagen, es sei fertig. Und der Künstler blieb ihm unverständlich, der eines seiner Werke nach einiger Zeit zufällig wiederum zu Gesicht bekommt, ohne das Bedürfnis zu empfinden, es sich wiederzunehmen und sich erneut damit abzugeben. Er war imstande, Bilder, die schon seit geraumer Zeit bei seinen Freunden hingen, plötzlich zu beschlagnahmen und in seine Höhle zurückzutragen, aus der sie nur selten wieder auftauchten. Das soll so weit gegangen sein, dass die Freunde von Degas die Bilder dann auch versteckt haben, aus Angst, er könne sie sich schnappen. Aber ich glaube, auch für Denkende, die sich länger mit etwas beschäftigen, ist das irgendwo nachvollziehbar. Es ist im Grunde, wenn man zum nächsten übergeht, bleibt der Gegenstand als unterirdischer im Blick, sondern aus dem Blick und im Blick. Und ich finde das total nachvollziehbar, dass, wenn man ihm wieder begegnen würde, ja, sofort man bemerken würde, welche Ungerechtigkeit es nicht war, weiterzugehen. Also auch hier, ne, im Zeichnen gibt es auch dieses, im Zeichnen gibt es auch dieses Konzentriertsein auf den einzelnen Gegenstand, sich ganz in den Dienst des Gegenstands zu stellen. Also sagen, in der Koordination von Hand, Auge, der nicht umsonst ein traditionelles Bild auch für Theorie und für Erkenntnis ist und wo es sogar auch sprachliche Übereinstimmungen gibt. Hand, Auge und Geist, die ich im Grunde dem Gegenstand unterwerfe. Eigentlich mache ich diese alle zu Sklaven des Gegenstandes, dem ich zur Darstellung verhelfen will, indem ich mich seiner Bewegung überlasse und alles in mir darauf richte, diese Bewegung aufzunehmen. Und dass das durchaus legitim ist, dieses Zeichnen und Denken in Zusammenhang zu bringen, wird deutlich, wenn ich noch die Fortsetzung des Zitats, das ich eingangs gebracht habe, bringe, wo Adorno gesagt hat, extrem gesagt, ich denke nicht und das ist wohl Denken. Er setzt nämlich dort fort, Zitat, kein schlechtes sinnliches Zeichen dafür wäre der Bleistift oder der Füllfederhalter, den einer beim Denken in der Hand hält, so wie es von Simmel überliefert wird oder von Husserl, der offenbar anders als schreibend überhaupt kaum denken konnte, ähnlich wie manchem Schriftsteller die besten Gedanken unterm Schreiben kommen. Derlei Instrumente, die man gar nicht praktisch zu benutzen braucht, mahnen daran, dass man nicht drauf losdenken soll, sondern an etwas. Zu interpretierende und zu kritisierende Texte stützen darum unschätzbar die Objektivität des Gedankens. Ja, das ist wieder aus den Anmerkungen zum philosophischen Denken. Man merkt ein bisschen diesen belehrenden Ton, den er da annimmt, zu interpretierende und zu kritisierende Texte. Adorno wehrt sich ja immer dagegen, dass das Anleitungen sein sollen. Ja, auch zu Recht, allerdings haben sie doch oft den Charakter davon, wenn man sie, aber man muss sie ja nicht so verwenden. Worauf es aber ankommt, ist, dass auch die Zeichnerin, die Malerin sich dem Gegenstand überlässt sowie auch eben das Sinnbild des Stiftes beim Denken davon zeigt, dass die Denkende sich dem Gegenstand überlässt, und zwar in dem Versuch zu formulieren, ja, in dem Versuch, ihn zu treffen. Also deshalb offenbart sich auch eben gerade der Gegenstand nicht unbedingt dort, wo alles glatt läuft, sondern eben gerade dort, wo vielleicht zum Beispiel auch mal mit Formulierungen kämpft. Also dort, wo der Gegenstand sich sträubt gegen das glatt eingebaut werden in ein theoretisches Schema. Dort würde sich das ja bemerkbar machen, genau dadurch, dass man zum Beispiel an einer Formulierung hadert. Ja, also das, aber es gibt diese Verwandtschaft im Verhältnis zum Gegenstand zwischen Denken und Zeichnen. Und deshalb ist vielleicht auch Zeichnen, also das ist ein kleiner Exkurs, aber es hat mich recht beschäftigt, die Frage, wie sozusagen der Bezug zum Gegenstand in der Malerei gedacht werden kann. Weil es ja so etwas gibt, wie Kunst, die abstrakt sein will. Bei Kandinsky heißt das absolute Malerei, die keinen Gegenstand mehr hat, sondern für sich selbst stehen soll. Während andere, die sogar in dem Umfeld unterwegs waren, etwa Paul Klee, immer an einem Gegenstand hatten, obwohl sie teilweise als abstrakt gelten, aber im Grunde hatten sie immer einen Gegenstand. Denn ein Gegenstand kann auch Abstraktion erfordern. Also wenn man sich den Kubismus anschaut, also was Braque und Picasso in den frühen 10er Jahren im Grunde entwickelt haben, also schon, es hat schon davor begonnen, ist ja nicht der Versuch, vom Gegenstand sich zu entfernen, wie das doch bei Kandinsky die Idee war, sondern eigentlich eher dem Gegenstand gerechter zu werden. Also ihn nicht einfach mit einer Zentralperspektive in einer Ansicht darzustellen, sondern ihm als Ganzen gerechter zu werden. Und genau das hat dazu geführt, dass es ungegenständlicher erscheint auf den ersten Blick. Gerade dieser Anspruch, diese Verpflichtung, die da empfunden wurde gegenüber dem Gegenstand, hat die Malerei in einer Weise verändert, wo dieses Gegenständliche, der Gegenstandsbezug nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und dieser Name Kubismus, der war ja eigentlich pejorativ gemeint. Die würden überall Kuben sehen, sie würden hineinlegen. Aber eigentlich ist das Gegenteil richtiger, indem sie sich verpflichtet gefühlt haben, dem Gegenstand, und um ihr Wesen auszudrücken, sind sie zu diesen Formen gekommen. Ja. Ich meine, diese Sachen, die ich jetzt genannt habe, also sich versenken in den Gegenstand, Ruhe, Geduld, es wäre nicht unverständlich, wenn man, also das ist, es gibt eine gewisse, irgendwie ist das undankbar, es wird nicht so geschätzt, das gilt ein bisschen so, als man gefällt sich in seinem Privileg, das ja doch auch ein gesellschaftliches Privileg ist, nicht alle können sich leisten, Museum mal rumzustolzieren und so. Und das ist sicher nicht ganz falsch. Und das ist ja auch, aber sozusagen diese Art der Denken, das muss man sich ja auch wirklich erlauben können, weil es ja tatsächlich gesellschaftliche Anforderungen gibt, sich nicht so zu verhalten. Weil Geduld und Verweilen oder sich auch von der Sache leiten zu lassen ja bedeutet, dass ich eben eventuell mich mit etwas beschäftigen muss, wo gerade nicht ein Forschungsprojekt ausgeschrieben ist zum Beispiel. Dass ich bei etwas bleiben muss, obwohl ich die Arbeit eigentlich schon fertig hätte. Also sagen, wenn es darum geht, möglichst viele Journals, in möglichst vielen Journals zu publizieren, zu möglichst vielen Themen, dann ist es hinderlich, bei etwas zu bleiben, bei etwas zu verweilen. Also es kann auch sehr hinderlich sein, wenn man plötzlich bei etwas landet, was im Grunde nicht das ist, wo man sich sicher fühlt. Also eben gerade dort, wo man sich keine Blöße geben darf und dergleichen, wird das zum Hindernis. Also gerade das, was vom Denken gefordert wäre, wird in dieser gesellschaftlichen Situation im Grunde zu einem Karrierehemmnis, wenn man so will. Und, aber gerade das, glaube ich, ist damit verbunden, dass der Vorwurf des Privilegs dem gemacht wird. Also es ist fast so, weil die Person, die da nicht mitspielt, macht sich zum Angriffsziel deshalb, weil sie sich das erlaubt und weil die Leute es sich selbst nicht erlauben. Und wenn ich es nicht darf, soll es auch niemand anderes dürfen. Es steckt da, glaube ich, mit drin. Ja. Also sagen, Wahrheit ist irgendwie flüchtiger und feiner. Das hängt nicht davon ab, man muss nicht alles kennen, man muss nicht. Also es ist nicht so, dass wenn man sich einen Überblick über das Forschungsfeld verschafft hat, und dann das Wichtigste davon berücksichtigt und das dann abgearbeitet hat, dass man dann ein Ergebnis an der Hand hätte und dass das Wahrheit wäre. Sondern Wahrheit wäre, Wahrheit lebt gerade in diesen Nuancen, in den Formulierungen, eben in dem Verweilen bei einer Sache. Und sie ist auch flüchtig, weil wer weiß, oder es ist sozusagen nicht so, dass man überhaupt ein Ergebnis haben kann, sondern wenn, dann ist sie diese Bewegung selbst. Deshalb gibt es auch nicht so ohne weiteres ein richtig und falsch, weil es gar kein Ergebnis gibt, das hingestellt wird und das dann unter dem Gesichtspunkt von richtig und falsch zu beurteilen ist, sondern die Bewegung selbst kann wahr oder unwahr sein, kann brutal sein oder kann denkend die Bewegung des Gegenstandes aufnehmen. Also bei Valéry gibt es diese recht poetische Überlegung, dass ein Gedanke vielleicht nur einen Augenblick lang wahr ist. Und dem kann man einiges abgewinnen, glaube ich. Also mir geht es zumindest oft so, dass ich mir eine Notiz mache, wenn ich einen Gedanken habe. Und wenn ich sie im Nachhinein lese, dann kommt mir der Gedanke ganz langweilig und auch ein bisschen banal und platt vor. Und gut, das mag dafür mehrere Erklärungen geben. Ich glaube aber, dass eine davon ist, dass er vielleicht wirklich als Resultat platt ist, aber durchaus eine Berechtigung gehabt haben mag in diesem spezifischen Moment. Also dass dort, wo er gedacht wurde, zu einer Sache, dass er dort seine Wahrheit hatte, einen Augenblick lang nur. Ja. Und Adorno, wenn man diese Art des Denkens und so weiter, die er doch diese Selbstgefällige vielleicht sogar ein bisschen hat, kritisiert, dann rechtfertigt Adorno normalerweise das, indem er das als denkfeindlich bezeichnet. Also ich nehme so eine Stelle von ihm, wo er schreibt, Zitat, Misstrauen dagegen ist die gegenwärtige Gestalt von Denkfeindschaft. Also Misstrauen gegen diese Art des Armchair-Thinking, des Denkens im Elfenbeinturm. Sie heftet sich ans Nachdenken im engeren Sinn, das Vermöge seines passivischen und konzentrierten Moments nicht durch Eifer als nützlich sich qualifiziert. Seine Ruhe bewahrt etwas von dem Glück auf, welches der konventionellen Vorstellung vom Denken unerträglich ist. Also ich glaube, dass das schon stimmt. Also es liegt etwas von Glück in Ruhe und Gelassenheit. Ein Glück, das auch schwer ist zu ertragen für die, die es sich nicht gestatten können oder die es auch nicht, denen vielleicht ihre Situation auch wirklich nicht erlaubt. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass man sich versperren muss gegen so eine Art der Logik der Nivellierung nach unten. Also gegen die Überlegung, eben weil es nicht alle können, soll es niemand können. Sondern im Gegenteil müsste es eher so sein, dass gerade weil man es kann, man vielleicht dazu verpflichtet ist, zum einen. Also eben dazu verpflichtet ist, zu zeigen, was möglich ist. Also in diesem Aufsatz Wörter aus der Fremde spricht der Adorno davon, dass Sprache vorzeigen soll, was Sprache zu leisten vermag, was sie sein kann. Und so ist es vielleicht auch ein Stück weit mit dem Denken. Aber darin liegt noch etwas, und deshalb finde ich auch den Einwand durchaus nicht völlig unberechtigt, des Bürgerlichen, des Privilegs. Nämlich deshalb, dass das Denken ja wirklich Privileg ist und dass sich eigentlich, indem es nicht allgemein ist, indem es nur Privileg ist, es um seine Allgemeinheit auch wirklich gebracht wird. Also das Denken ist in gewisser Hinsicht darauf verpflichtet. Es ergibt sich meiner Meinung nach daraus so etwas wie eine moralische Verpflichtung, dass das Denken darin arbeiten muss, dass es eben nicht Privileg bleibt. Und darin liegt natürlich, das lässt sich nur gesellschaftlich verwirklichen. Deshalb ist das auch nicht, weil ich habe das schon einmal gesagt, aber deshalb ist das nicht eine gedankliche Übung, also zu sagen, ich muss nur mein Denken ändern und alles ist gut, sondern das Denken wird wirklich um sein Bestes gebracht, weil es nicht allgemein verwirklicht ist. Als Privileg nimmt es dieses Verlogene wirklich ein Stück weit ab. Und das zwingt es eigentlich dazu, daran zu arbeiten, eben sich als Privileg abzuschaffen und eben deshalb erst allgemein zu verwirklichen und deshalb erst wahrhaft seinen Begriff zu erfüllen. Ja. So viel mal zu dem Teil, wo es mir um den Begriff der Passivität des Denkens im engeren Sinn geht. Und jetzt möchte ich auf etwas eingehen, was im Grunde als Aktivität erscheint, aber keine ist, nämlich die Pseudoaktivität. Und der Begriff taucht bei Adorno öfter auf, Pseudoaktivität. und steckt ja schon im Namen. Da geht es um eine Aktivität, die sich aktiv geriert, aber die im Grunde eine falsche Aktivität ist, also gar keine. Oder Pseudos heißt Lüge oder Täuschung, Pseudes heißt falsch. Also es geriert sich als Aktivität, es stellt sich aber heraus bei genauerer Betrachtung, dass es keine ist. Ich versuche jetzt mal zu zeigen, inwiefern es nämlich keine ist. Und vor allem konzentriere ich mich dabei auf zwei Aspekte, zwei Facetten der Pseudoaktivität. Nämlich die eine ist dieses Besinnungslose, das immer weiter, die Abwehr des Zu-sich-Kommens. Und die andere Facette ist dieses Reflexartige, das bloße Reagieren, das unmittelbare Reagieren. Und ich beginne mit dieser Selbstbesinnungsgeschichte. Also sagen dieses, man kennt ja dieses auch in politischen Aktivitäten ist das sehr verbreitet, dieses Mitmachen des Mitmachenwillens, das Primat der Taktik, dass es im Grunde nicht mehr darum geht, dass es im Grunde um nichts mehr geht, sondern nur noch darum geht, sich selbst zu perpetuieren, also sich durchzusetzen mit dem, was man vertritt, obwohl das, was man vertritt, austauschbar ist. Und vom einen zum nächsten hetzen, diese Aktion, die nächste Aktion. Und all das wirkt so, als würde es darum gehen, dass man nicht mehr zu sich kommt. Also was dann durch Aktivität, durch emsiges Tun, die Möglichkeit ausschließen, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, zur Reflexion gezwungen zu sein. Und ich will da eine Passage von Siegfried Krakauer heranziehen, wo es um Langeweile geht. Das ist ein ganz kurzer Text, der in diesem Band Ornament der Masse auch herausgegeben ist. Und wo es um diese Betriebsamkeit geht, die die Langeweile auch in gewisser Hinsicht nicht dulden kann. Also ich zitiere: Menschen, die heute überhaupt noch Zeit zur Langeweile haben und sich doch nicht langweilen, sind gewiss genauso langweilig wie die anderen, die zur Langeweile nicht kommen. So eröffnet er diesen Satz. Also er macht da eigentlich so eine kleine Umdrehung. Na, es ist nicht furchtbar, dass Leute sich langweilen, obwohl die Welt doch so schön ist und es gibt so viel zu tun, sondern furchtbar ist, dass es Leute gibt, die ja noch langweilen sich könnte, oder langweilen positiv bestimmt als zu sich kommen, die ja noch langweilen sich könnten und doch aber sich nicht langweilen, sondern diese Langeweile verscheuchen durch Aktivität. Also er hat nämlich schon am Schirm, das betont er auch an der Stelle, dass manche Leute vielleicht wirklich zur Langeweile keine Zeit haben. Obwohl er eigentlich sagt, ja, zumindest in unserer Gegend gibt es gewisse Institutionen, die das schon gewährleisten. Ich zitiere weiter: Nun ermangelt niemand der Muße durchaus. Das Büro ist kein Dauerasyl und der Sonntag eine Institution. Grundsätzlich hätte also jeder die Gelegenheit, in schönen Feierstunden sich zur richtigen Langeweile aufzuraffen. Indessen, man will nichts tun und man wird getan. Die Welt sorgt dafür, dass man nicht zu sich gelange und nimmt man auch vielleicht kein Interesse an ihr. Sie selber ist viel zu interessiert, als dass man die Ruhe fände, sich so ausführlich über sie zu langweilen, wie sie es am Ende verdiente. Ja, also er bringt das dann auch in Zusammenhang mit Arbeitsethos, mit einer regen Betriebsamkeit. Aber jedenfalls nicht zu sich kommen, nicht dahin kommend. Ja, sozusagen, indem die Langeweile vermieden wird, wird auch vermieden, das, was ist, zu konfrontieren mit dem, was es sein könnte und es in diesem Lichte als langweilig zu erkennen. Also es gibt so eine Art des Sich-Fügens, der Anpassung, des Mitmachens, die sehr emsig ist, also wo auch immer schon nach dem nächsten Ausschau gehalten wird, nach dem nächsten Praktikum, so wie jetzt zum Beispiel auch die Studien gestaffelt sind, während ich den Bachelor mache, schiele ich auf den Master, während ich den Master mache, auf das Doktorat oder den nächsten Master. Und das setzt sich im Grunde sofort, also ich habe schon erlebt, dass Leute mit 50 sich im Grunde noch dafür rechtfertigen mussten, dass sie nicht genug Journal Entries auf Englisch publiziert haben. Das ist auch etwas Erniedrigendes, ein Infantilisierendes liegt darin. Das machen sich Leute im Grunde dann noch in hohem Alter oder ihr ganzes Leben lang, und das sind gerade die Denkenden, zu Kindern, die sich aussetzen, im Grunde von Leuten, also die sich der Beurteilung von Leuten aussetzen, ja, denen im Grunde ja gar nichts zu sagen haben. Mitunter vielleicht schon. Es geschieht ja auch etwas dadurch mit den Leuten. Also. Aber es ist so eine wirklich, ich glaube, die Leute, im Grunde tun sie das nicht, weil sie sagen wollen, ich will Karriere machen, sondern denen geht es wirklich um etwas. Sie wollen sich selbst verwirklichen. Sie wollen das machen, was ihnen Freude macht, was sie erfüllt. Und gerade deshalb machen sie das alles mit, weil sie Angst haben, wenn sie das nicht mitmachen, könnte sie vielleicht um das gebracht werden. Und das ist etwas, das ist eine wirklich fatale Verdrehung, weil nämlich dann sozusagen die Angst ums eigene Selbst genau den Effekt hat, dass man sich um das eigene Selbst letztlich bringt und sich unterwirft permanent. Und dass das gar nicht so harmlos ist, will ich illustrieren an einer Adorno-Stelle, die von diesen Gedanken ausgeht auch und ihn noch zuspitzt. Ich zitiere, wenn man nicht mitmacht, und das will sagen, wenn man nicht leibhaft im Strom der Menschen schwimmt, fürchtet man, wie beim allzu späten Eintritt in die totalitäre Partei, den Anschluss zu verpassen und die Rache des Kollektivs auf sich zu ziehen. Gut, in Österreich bekommt diese Sache mit dem Anschluss noch ein Doppeltes. Das hat er wahrscheinlich nicht im Sinn gehabt. Aber was es schon ausdrückt, ist, ne, vielleicht haben die alle Angst gehabt, dass, ne, und das haben sie tatsächlich wohl auch gehabt, wenn sie nicht die Ersten sind, und es war ihnen dann tatsächlich auch ein Nachteil, wenn man nicht die Ersten war, beim Eintritt in die Partei, dass es einem dann zum Nachteil gereicht, dass man dann den Zorn auf sich zieht. Ne? Wo warst du denn bei dieser und jener Versammlung? Und natürlich, es handelt sich da um etwas anderes, aber die Ähnlichkeit des Gestus ist schon frappierend. Die sollte zumindest zu denken geben, sagen wir mal so. Es gibt diese Anpassung aus Angst, auf der Strecke zu bleiben. Und dieses auf der Strecke bleiben heißt eben gerade, um sein Selbst gebracht zu werden. Also es ist wirklich dabei, ja, eben indem man da nicht mitmachte, würde es eher, die Angst, die vollzieht sich selbst ein Stück weit. Also in den dialektischen Epilegomena schreibt Adorno etwas, das im Grunde die Gegenhaltung zu diesem Gestus wäre. Zitat: Die Anstrengung von Erkenntnis ist überwiegend die Destruktion ihrer üblichen Anstrengung, der Gewalt gegen das Objekt. Seine Erkenntnis nähert sich der Akt, in dem das Subjekt den Schleier zerreißt, den es um das Objekt webt. Fähig dazu ist es nur, wo es in angstloser Passivität der eigenen Erfahrung sich anvertraut. Also man könnte dem gegenüber, na, sozusagen die Anstrengung von Denken ist die Anstrengung zu zerstören. Also das klingt auf den ersten Blick paradox, aber scheinbar bedarf es eben so etwas wie Konzentration, sich dem Gegenstand überlassen, um dazu fähig zu sein, sich der eigenen Erfahrung und dem, was einem geschieht, auch angstlos entgegenzustellen und sozusagen diesem angestrengten Weiterwursteln dadurch etwas entgegenzusetzen. Also dieses Angstlos sollte stutzig machen, weil natürlich kennt man diese Bilder der Angstlosigkeit aus dem Fragment Melange, also aus dieser Beschreibung des ohne Angst Verschiedenseins, also dieser Beschreibung, die oft als Beschreibung von Utopie gehandelt wird bei Adorno. Und dass es da sagt im Zusammenhang mit Passivität. Also das Passive kann auch bedeuten, nicht mitzumachen. Und das bedarf aber vielleicht sogar einer Anstrengung. Also ich gehe jetzt noch auf diesen zweiten Aspekt ein, diese Aktivität als Reflex, wenn man es so nennen will. Und ich greife dazu ein bisschen zurück auf die Überlegungen zum Scheiß von Adorno, obwohl das jetzt sozusagen unüblich ist, weil ich gebe jetzt nicht die Scheißkritik wieder, die auch recht umstritten ist. Aber ich stürze mich auf einen Randaspekt davon. Nämlich dieser Aspekt der Musik, die verlangt zu reagieren. Also man kann das auch aktualisieren. Drum and Bass Musik, Techno Musik, wenn man auf die gut tanzen will, dann verlangt das im Grunde sozusagen, sie zu den Beat sofort unmittelbar in eine Bewegung umzusetzen. Also wie einen Reflex sofort das, was kommt, sofort umzusetzen. Also sozusagen Befehl, Gehorsam ohne Unterbrechung. Und das ist es, was man ja, was Adorno anspricht im Zusammenhang mit Jazz auch. Also ich zitiere eine Stelle aus dem Text Zeitlose Mode zum Jazz von 1953. Adorno schreibt dort, Zitat, ihr auf ein Lichtsignal einschneppender Beifall, also der Beifall der Jazzfans, wird bei populären Radioprogrammen, deren Sendung sie beiwohnen dürfen, gleich mit übertragen. Sie nennen sich selbst Jitterbugs, Käfer, die Reflexbewegungen ausführen, Schauspieler der eigenen Ekstase. Ja, also, dieses Bild ist eigentlich recht treffend, Jitterbugs. Man macht sich selbst zum vibrierenden Reaktionsbündel. Reflexbündel, wenn man so will. Also es wird sofort die Musik in Bewegung umgesetzt, ohne dass es einen dazwischen gibt. Also im Grunde überlässt man sich ohnmächtig der Dinge, der Musik in dem Fall. Und das ist noch verbunden mit diesem schauspielerischen Moment. Man schreibt, ein Schauspieler der eigenen Ekstase. Weil das hat auch etwas von sich davon überzeugen, dass man diese Sachen wirklich fühlt. Also man hat fast das Gefühl, dass je mehr etwas fehlt, desto mehr wird sozusagen das wird dem entgegengesetzt eine Aktivität, aber eine leere Aktivität, eine reflexhafte Aktivität. Und das Gegenbild wäre, sich selbst mächtig zu bleiben, sozusagen nicht unmittelbar in Bewegung es umzusetzen. Also man könnte sich auch überlegen, wenn man zum Beispiel, wenn ich durch eine Stadt gehe mit anderen Leuten, durch eine fremde Stadt, die ich nicht kenne, dann kann es mir passieren, dass wenn eine andere Person sich auskennt, dass ich der Person einfach nachgehe, in der Gegend herumblicke, aber der Person im Grunde nachtrotte. Und das ist eine ganz andere Art, sich in der Stadt fortzubewegen, als wenn ich alleine gehe, wenn ich versuche, mir den Weg zu merken, wenn ich sozusagen meiner selbst mächtig bleibe, wenn ich versuche aber doch eben gleichzeitig zu registrieren, was für Angebote macht die Stadt, wo könnte ich hingehen, wo könnte ich abbiegen, aber eben ohne nachzutrotten, sondern meiner selbst mächtig. Ich weiß, wo ich bin, ich habe einen Überblick über die Situation und gerade das erlaubt mir, mich auf die Sache wirklich einzulassen, weil ich auch nicht fremdgesteuert einfach nachlaufe, sondern weil es mir eben erlaubt aufzunehmen, was die Stadt mir anbietet. Nur so würde ich auch etwas von der Stadt wirklich mitkriegen. Also ich glaube, dass diese Überlegung, die in der Situationistischen Internationale unter Deriv läuft, dass das damit auch etwas zu tun hat. Und auch das, vielleicht sogar das Bild des Flaneurs bei Benjamin, obwohl ich mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen würde. Aber es hat schon etwas davon, zum Herstreifen. Das andere, was es gibt, ist diese Spontaneität, die keine ist. Oder um wieder zurückzukommen auf diese Jazz-Geschichte. Ja, da bringe ich ein längeres Zitat, weil das, glaube ich, sehr gut diesen Aspekt zeigt, dieses Pseudos der Aktivität. Adorno schreibt im selben Text in der Zeitlosen Mode, Zitat, die Fanatiker, amerikanisch nennen sie sich abgekürzt Fans, gut, der Text ist von 53, die das wohl spüren, berufen sich deshalb mit Vorliebe auf die improvisatorischen Züge der Darbietung. Aber das sind Flausen. Jeder gewitzigte Halbwüchsige in Amerika weiß, dass die Routine heutzutage der Improvisation kaum mehr lässt und das, was auftritt, als wäre es spontan, sorgfältig mit maschineller Präzision einstudiert ist. Selbst dort aber, wo einmal wirklich improvisiert ward und in den oppositionellen Ensembles, die vielleicht heute noch auf dergleichen zu ihrem Vergnügen sich einlassen, bleiben die Schlager das einzige Material. Daher reduzieren sich die sogenannten Improvisationen auf mehr oder minder schwächliche Umschreibungen der Grundformeln, unter deren Hülle das Schema in jedem Augenblick hervorlugt. Noch die Improvisationen sind in weitem Maß genormt und kehren stets wieder. Also ich habe ja schon gehört, dass Adorno vorgeworfen wurde, er würde am Jazz eigentlich kritisieren, dass es improvisiert sei. Und natürlich das Gegenteil stimmt, dass es eben nicht improvisiert ist, dass das, was sich als Improvisation geriert, gar keine wirkliche ist. Dass dort, wo es keine Spontaneität gibt, die Spontaneität gespielt werden muss, deshalb auch vorher das, ne? Schauspieler der eigenen Ekstase. Dort, wo es nicht mehr gibt, muss es umso mehr, umso heftiger und umso aktiver, umso emsiger prätendiert werden, als wäre es noch da. Also je starrer und schematischer die Sache wird, umso mehr bewegt sie sich, umso mehr macht sie ein Getöse darum, damit nicht auffalle, dass es so ist. Ich zitiere nochmal weiter. Je vollständiger die Kulturindustrie Abweichungen ausmerzt und damit die Entwicklungsmöglichkeiten des eigenen Mediums beschneidet, umso mehr nähert sich der lärmend dynamische Betrieb der Statik an. Ja, es gibt also so etwas wie eine sehr bewegungsvolle Bewegungslosigkeit, ein Stillstand, der sich dadurch auszeichnet, dass sich alles geräuschvoll töst, dass nichts zu sich kommen darf. Ja, und gerade, dass man nicht merke, dass sich nichts bewegt. Eben deshalb muss es sich bewegen. Ja, also davon spricht auch diese Rede vom Neuen, das aber schon bekannt ist. Alles geriert sich, als wäre es noch nie da gewesen. Und alles ist doch so wie das, was schon 100-mal da gewesen ist. In den Marginalien zu Theorie und Praxis schreibt Adorno über Pseudoaktivität. Pseudoaktivität, Zitat, Praxis, die sich umso wichtiger nimmt und umso emsiger gegen Theorie und Erkenntnis abdichtet, je mehr sie den Kontakt mit dem Objekt und den Sinn für Proportionen verliert, ist Produkt der objektiven gesellschaftlichen Bedingungen. Ja, also das hängt zusammen mit gesellschaftlichen Bedingungen zum einen, aber in diesem Zitat ist auch noch wichtig, dieser Sinn für Proportionen, der verloren geht. Also er schreibt das im Zusammenhang mit den Studierendenprotesten, aber es ließe sich auch heute noch viel, ja, heute gilt das noch viel mehr für radikale politische Kritik, dass da fehlt der Sinn für die eigene Bedeutungslosigkeit, kann man im Grunde sagen. Oder dass sich geriert wird, als hinge alles ab von etwas, von dem eigentlich nichts abhängt. Also man merkt das eben gerade dort, wo es wirklich bedeutungslos ist, also gerade dort, wo Leute noch auf ihren angewiesenen Platz in politische Funktionen gesetzt werden oder so, dass sie so handeln, als würde alles davon abhängen, dass sie sich da durchsetzen. Und zwar nämlich, dass sie sich durchsetzen, ganz unabhängig davon, was sie eigentlich vertreten. Also wieder hier auch wieder dieses Primat der Taktik. Und das hat zu tun mit einem gesellschaftlichen Prinzip, mit einer Gesellschaft, die sich auch automatisch fortwälzt, in einem beständigen Voran, das aber über die Statik betrügt. Und das findet sich wieder auf ganz vielen Ebenen. Ja, also sozusagen dieser Sinn von Proportionen, das geht auch immer mehr verloren, weil im Grunde die Ohnmacht sich ja vergrößert. Also wenn man nochmal denkt an diese Sache mit der Spannung von Möglichkeit und Wirklichkeit. Die Möglichkeiten werden im Grunde immer größer und die Wirklichkeit der Möglichkeit wird immer kleiner. Also um das vielleicht noch zu verdeutlichen, es gibt eine Figur bei Adorno, die sehr oft sich findet, wo er psychoanalytisch argumentiert, dass er sagt, ne, alle wissen im Grunde, dass es anders sein könnte und dass es viel besser sein könnte, aber sie sehen gleichzeitig, dass es nicht möglich ist, dass es nicht verwirklicht werden kann. Und das halten sie nicht aus, diesen Widerspruch halten sie nicht aus. Und die Strategie, die sie wählen, um es auszuhalten, um den Widerspruch zu beseitigen, ist, sich mit dem Bestehenden zu identifizieren. Also zu sagen, es soll gar nicht anders sein, es ist gut so, wie es ist. Und das macht es ihnen erträglich, also eine Art der Identifikation mit dem Aggressor. Und da sieht man auch, dass ja, die Ideologie, wie Ideologie bestimmt wird, also als notwendig falsches Bewusstsein, dass das wirklich, es gibt so etwas wie eine, nicht eine Notwendigkeit, aber wie eine mächtige Suggestion des Bestehenden, die unglaublich attraktiv macht, gewisse Sachen das zu sehen und die auch wirklich, deshalb das mit der Musik und dem Reflexhaften, die wirklich von sich aus nahelegt, eine Art des zu sehen, die es fast gebietet, so wie der Bass im Techno, die es auch lustvoll macht, sich dem zu unterwerfen und die Unlust verspricht, wenn man sich dem widersetzt. Und deshalb wird aber gerade, deshalb betone ich so das passive Moment, ja, nicht weil die Passivität die einzige Möglichkeit ist, Aktivität im Denken zu retten. Also dieses Reflexhafte, das ist ja an der Oberfläche völlig aktiv, ne? Aber im Grunde ist es passiv, weil es sich wenn es wirklich fremdbestimmt ist, während das Passive, das Nicht-Mitmachen, das Weigern, Aktivität bedeuten würde. Also Denken hat immer etwas von sich dem Gang der Dinge widersetzen. Valerie hat einen Aphorismenband geschrieben, der eben aus seinen Cahiers zusammengestellt ist. Der heißt Reims, also Windstriche könnte man das übersetzen. Das ist ein Begriff aus der Schifffahrt. Ich habe ja schon vom Segeln eingangs gesprochen. Wir bleiben wir ein bisschen noch beim Segeln. Und das ist eine Art der Richtungsbestimmung in der Nautik. Also sozusagen im Verhältnis zu den Meridianen. Ich habe es auch nicht völlig durchblickt. Aber er erklärt, warum er seinen Band danach benannt hat, am Anfang des Bandes. Und das möchte ich zitieren. Zitat: Wie die Kompassnadel bei wechselnder Fahrtrichtung ziemlich konstant bleibt, so lassen sich die Sprünge, die wechselnden Anwendungen unseres Denkens, die Schwankungen unserer Aufmerksamkeit, die Zwischenfälle bei der Tätigkeit des Geistes, die Ablenkungen unseres Gedächtnisses, die Vielfalt unserer Wünsche, Gefühle und Impulse deuten als Abweichungen von einer irgendwie gleichbleibenden, tieferen und wesentlichen Richtung des Geistes, der sich selber gegenwärtig von jedem seiner Momente unterschieden bleibt. Die Bemerkungen und Urteile, die dieses Buch ausmachen, waren für mich jedes Mal solche Abweichungen von einer bestimmten, von meinem Geist bevorzugten Richtung. Daher Windstriche. Ja, es geht eben nicht um das Invariante, die Notwendigkeit, das wo alles hindrängt, sondern Denken wäre genau die Abweichung davon. Ja, deshalb konnte Adorno auch über ihn sagen, dass bei Valerie ist das Akzidentielle das Wesentliche. Ja, also nicht das Unveränderliche, das schon immer da gewesen ist, sondern durchaus das Gemachte, das wo das Denken den Gedankengang unterbricht, wo es nicht dorthin folgt, wo der Geist von sich aus hin will, sondern sich dem widersetzt. Oder also in gewissem Sinne, Sie könnten sagen, das Denken, anti-ideologisches Denken hat etwas zu tun mit den Schluss nicht vollziehen, den Gedankengang nicht mitmachen, den Gedankengang unterbrechen und sozusagen von der Seite, von diesem als Unterbrechen, das als Negatorisches, geht deshalb der Gegenstand und eben auch Denken ein. Also kommt es zustande. Und deshalb auch die große Bedeutung der Negation überhaupt. Und diese ganze Folgerichtigkeit, das Hieb- und Stichfeste ist nicht unbedingt das Wahrere. Ja, das ist der Geist will von sich aus nämlich der Konvention folgen, dem Vorgedachten. Das ist immer der vorbestimmte Pfad des Denkens. Das Denken wäre aber erst dort, wo es sagt, nein, ich mache da nicht mit. Weshalb in gewisser Hinsicht der Impuls, der Reflex, den vielleicht manche kennen, berechtigt ist, etwas für falsch zu halten, wenn es allgemein akzeptiert ist. Also ein Impuls, den ich sehr stark empfinde. Es geht so weit, dass wenn mir wer zustimmt, ich glaube, dass ich mich geirrt habe. Ja, also man hat schon ein bisschen gesehen, dass wenn ich am Anfang behauptet habe, Denken ist passiv, dass wenn man schaut, wohin das führt, man bemerkt, dass es sich eigentlich ein bisschen anders verhält, dass eigentlich Aktivität nur noch möglich ist vermittels Passivität. Und im Kern von Aktivität, wenn man genauer hinsieht, sie sich entpuppt als passiv. Ja, also das Denken, das aktive Denken, das souverän mit allem verfährt und auf sein Passives vergisst, das erstarrt zu Pseudoaktivität und bringt sich deshalb um ihr Aktives, um sein Aktives. Ja, also es gibt da so eine Umdrehung. Die Haltung, die als Passive erscheint, also das ruhige etwas verweilen, das dem dann vorgeworfen wird, man gefällt sich gut in seinem Lehnstuhl, die ist genau die einzige Möglichkeit, wie Aktivität noch möglich ist, durch diesen Moment der Selbstbesinnung und durch dieses Moment des sich gegen die Suggestion wehrens. Also das ist so eine Art von Haltung angespannter Aufmerksamkeit, die aber zulässt, dass etwas mit ihr geschieht, sondern die sich der Bewegung der Sache überlässt und dabei ihrer selbstmächtig bleibt. Also bei Benjamin gibt es diese Formulierung der leibhaften Geistesgegenwart. der Rea an einer Stelle sogar zutraut, dass sie eben das Wunder vollbringe, womit gemeint sein könnte, dass in diesem Zustand eben auch gesellschaftlich etwas geschehe. Ja, es gibt, also sagen, auf den zweiten Blick, oder wenn nachdem mit dem Begriff etwas passiert ist, dem Begriff des Passiven im Denken, merkt man, dass es eher so etwas gibt wie eine Vermengung und eine Verkehrung von Aktivität und Passivität. Also einerseits gibt es so Hybridformen, zu denen ich jetzt auch noch ein bisschen was sagen will. Andererseits gibt es Formen, wo sich das völlig verdreht hat. Und ich beginne mit dem Hybriden. Ja, ich zitiere noch eine Stelle, in der sogar die Rede ist von also das zeigt sich dann auch in den Formulierungen. Adorno schreibt im Studium der Philosophie, Zitat, mit solchen Aporien, nämlich der Aporie, die hier gemeint ist, ist, dass Hegel vor die Wahl stellt zwischen Selbstpreisgabe und Unverständnis. Also entweder überlasse ich mich seinem Gedanken oder ich wehre mich, aber dann verstehe ich es auch nicht. Mit solchen Aporien fertig zu werden, bedarf es der Geistesgegenwart. Man muss ans Ganze und an den Augenblick, an die Präzision der Aussage und ihren Stellenwert in der Konstruktion zugleich denken. Ja, man muss stets zugleich in der Sache, als ein ihr Hingegebener, und außerhalb der Sache, als ein kritisch Distanzierter sein. Ja, also wenn ich das in meinem Sinne zuspitzen wollen würde, könnte man sagen, die Forderung da, die da gestellt wird, ist, passiv und aktiv zugleich zu sein. Sich der Sache überlassen, ohne sich der Sache zu überlassen. Ja, und das ist eine Widersprüchlichkeit, die Valerie zum Beispiel für die Künstlerinnen als ganz wesentlich sieht. Und daher kommt auch ja, diese Auffassung, dass von der Kunst sehr viel zu lernen ist für das philosophische Denken. Weil es gibt so etwas fast wie eine passive Aktivität. Im Artist als Statthalter schreibt Adorno, Zitat, der Künstler, der das Kunstwerk trägt, ist nicht der je Einzelne, der es hervorbringt, sondern durch seine Arbeit, durch passive Aktivität, wird er zum Statthalter des gesellschaftlichen Gesamtsubjekts, indem er die Notwendigkeit des Kunstwerks sich unterwirft, eliminiert er aus diesem alles, was bloß der Zufälligkeit seiner Individuation sich verdanken könnte. Das heißt, auch in der Kunst, und das ist ganz wichtig, bedarf es gerade gesteigerter Subjektivität, um sich zum Seismogramm des Objektiven zu machen. Ja, also gerade dort, wo ich irgendwie dahin wurschtel, geht das Beliebige und das Zufällige ein. Deshalb sagt er dann auch, zwei Schlager voneinander zu unterscheiden, ist mitunter schwieriger als ein durchgebildetes Werk, eben gerade weil so zufällige Komponenten darin eine Bedeutung erlangen, die sie eben nicht erlangen würden, wenn vermittels gesteigerter Subjektivität der Entscheidung von richtig und falsch eine Verbindlichkeit entstehen würde. Ja, er denkt dabei auch an die Bestimmung von Valéry des Schönen, den er dann auch kurz darauf nennt. Der hat nämlich über das Schöne geschrieben, Zitat, das Schöne erfordert vielleicht die sklavische Nachahmung dessen, was in den Dingen unbestimmbar ist. Also es gibt etwas an den Dingen, was sich nicht identifizieren lässt und was künstlerisch aber gefasst werden kann, aber eben nur durch sklavische Nachahmung. Aber auch das würde erfordern, an sich selbst mächtig sein, paradoxerweise. Ich zitiere noch die Stelle weiter von Adorno, dann wird das noch klarer. Zitat, in solcher Stellvertretung des gesamtgesellschaftlichen Subjekts aber, eben jenes ganzen ungeteilten Menschen, an den Valéries Idee vom Schönen appelliert, ist zugleich ein Zustand mitgedacht, der das Schicksal der blinden Vereinzelung tilgt, in dem endlich das Gesamtsubjekt gesellschaftlich sich verwirklicht. Die Kunst, die in der Konsequenz von Valéries Konzeption zu sich selbst kommt, würde Kunst selber übersteigen und sich erfüllen im richtigen Leben der Menschen. Na gut, soviel mal zu den Hybriden. Jetzt gehe ich auf diese Verkehrungsgeschichte ein. Ich meine, wir haben auch gemerkt, also auch in den Hybriden gibt es schon Verkehrungsfiguren oder Verdrehungsfiguren. Um das noch zuzuspitzen, es gibt so etwas im Kapitalismus, was vor sich geht, dass überhaupt das, wie es scheint, eher nicht das ist, wie es ist. Oder tendenziell immer weniger. Und bei Adorno gibt es diese Idee, dass Objektivität und Subjektivität sich vertauscht hätten. Also das spricht er auch ganz, ganz direkt aus in der Minima Moralia, und gemeint ist damit, dass es eben gerade des einzelnen Subjekts bedürfte, um zum Gegenstand durchzudringen, um eine Beziehung zu ihm herzustellen. Und gerade das gilt aber als subjektiv. Weil das ist so, wenn man eine Bestimmung einem Gegenstand anhaftet, dann wäre ja die klassische kartesianische Methode auch ja das eigene Denken, das Subjektive wieder wegzurechnen und dann den Rest zu nehmen, und das sei der Gegenstand. Während bei Adorno viel eher der Gedanke stark ist, dass ein Gegenstand auch eine bestimmte Bestimmung verlangt, dass die Bestimmungen, die ich ihm anhefte, dass ich sie nicht bloß subjektiv ihm anhefte, sondern gerade, ja, dass der Gegenstand bestimmte Bestimmungen von mir verlangt, dass ich gar nicht so, also wenn ich ihn irgendwo ernst nehme, ich gar nicht so viel anders kann, als dass er sich vermittels meinem Anheften durchsetzt. Und nicht bloß dieses leere Substrat, nachdem ich alles abgezogen habe, habe ich so. Ja, und ich lese diese Stelle, wo er das aus der Minima Moralia vor, wo er das erklärt, was diese Verkehrung von Objektivität und Subjektivität heißt. Zitat: Was objektiv die Wahrheit sei, bleibt schwer genug auszumachen. Aber im Umgang mit Menschen soll man davon nicht sich terrorisieren lassen. Es gibt da Kriterien, die fürs Erste ausreichen. Eines der zuverlässigsten ist, dass einem entgegengehalten wird, eine Aussage sei zu subjektiv. Wird das geltend gemacht und gar mit jener Indignation, in der die wütende Harmonie aller vernünftigen Leute mitklingt, so hat man Grund, ein paar Sekunden mit sich zufrieden zu sein. Die Begriffe des Subjektiven und Objektiven haben sich völlig verkehrt. Objektiv heißt die nicht kontroverse Seite der Erscheinung, ihr unbefragt hingenommener Abdruck. Die aus klassifizierten Daten gefügte Fassade, also das Subjektive. Und subjektiv nennen sie, was jene durchbricht und die spezifische Erfahrung der Sache eintritt, der geurteilten Convenue darüber sich entschlägt und die Beziehung auf den Gegenstand anstelle des Majoritätsbeschlusses derer setzt, die ihn nicht einmal anschauen, geschweige denken. Ja, also das eine, eben, ja, also das, worüber man in eins gekommen ist, die Übereinkunft, also gerade das, wo der Gegenstand im Grunde, von dem Gegenstand ist noch gar nicht die Rede, sondern es ist so etwas wie Konvention. Das gilt als das Objektive, während dort, wo sich einer die Mühe gemacht hätte, wirklich durchzudringen, den Gegenstand wirklich zu denken, sich wirklich seiner Bewegung zu überlassen, da sagt man dann, ja, das ist doch subjektiv. Das ist so ein Unsinn, ne? Also gerade dort, wo der Gegenstand noch eine Chance hat. Und ich glaube, dass es auch eine ähnliche Verkehrung eben von Aktivität und Passivität gibt. Das ist ein bisschen... Und das hängt ja auch unmittelbar mit dieser Subjektivitäts-Objektivitätsgeschichte zusammen. Ja, und jetzt habe ich mich dann am Ende nochmal gefragt, was denn diese Kränkung daran ist eigentlich, zu sagen, Denken sei passiv. Und ich habe am Anfang erwähnt, dass das liberale Bewusstsein einem ja einschärft, ja, man soll nichts mit sich geschehen lassen, man soll immer schön aktiv mit allem umgehen, am besten immer gleich widersprechen. Heutzutage hat sich auch dieser Anspruch ein bisschen verändert, auch in der Schule. Soll man ja nichts hinnehmen, sondern Zivilcourage zeigen und so. Ich meine, das hat ja auch alles eine gewisse Berechtigung. Ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber ich glaube, das ist nicht alles. Also diese Provokation zu sagen, Denken ist passiv, das geht noch darüber hinaus, dass dieses Liberale gekränkt wird. Es hat zum einen damit zu tun, dass es sich gegen die Allmacht des Denkens irgendwo richtet. Also dass es eigentlich nochmal die Kränkung ausspricht, die Freud schon ausgesprochen hat, also gesagt hat, dass das Ich nicht Herr sei in seinem eigenen Haus, in dem Text Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse, die eben als Kränkung nicht aus der Welt geschafft ist, dadurch, dass Freud es gesagt hat. Ne? Ich glaube, viele haben ein bisschen die Vorstellung, Freud hat es ausgesprochen, alle waren gekränkt, aber dann ist man darüber hinweggekommen. Allerdings funktioniert es gerade nicht so, weil es objektive Bedingungen gibt, die die Allmacht des Subjekts nahelegen. Und wenn man jetzt sagt, es sei passiv, das Subjekt sei nicht allmächtig, es sei eben nicht Herr, es müsse sich auch überlassen, es müsse etwas mit sich geschehen lassen, es könne nicht über alles verfügen, dann ist das sicherlich auch nicht etwas, was es hören will. Das ist nicht, im Grunde nicht befriedigen. Das ist narzisstisch gekränkt. Aber ich glaube, dass der tiefere Schreck davon ausgeht, dass wer das Denken darauf hinweist, es müsse passiv sein. Im Grunde die Aktivität des Denkens, also sagen, das jetzt, die es ja schon hat, wo es von sich ja schon der Meinung ist, dass es ganz aktiv ist, darauf hinweist, dass es gar nicht so aktiv ist. Sagen, indem man sagt, es müsse passiv sein, überführt man die Aktivität ihrer Passivität. Also es verlangt dem Denken Aktivität an, passiv zu sein. Das habe ich ja, glaube ich, gezeigt, dass es Anstrengung, Konzentration, Geduld, Verweilen bedürfte, um wirklich aktiv zu sein, um wirklich Spontanität und so zuzulassen. Ja, also es gibt da wirklich, und ich glaube, das ist die Provokation, die von dem Satz ausgeht, und das ist ja auch die, das hat auch mich getroffen, und das war im Grunde überhaupt der Ausgangspunkt, warum ich darüber sprechen wollte, weil es mich ja stutzig gemacht hatte und ich draufkommen wollte, weil ich auch mir selbst auf die Schliche kommen wollte, dass es damit auf sich hat. Und ich möchte zum Zitat noch, ich möchte zum Abschluss noch eine Stelle vorlesen, wo es wiederum um Segeln gehen, damit wir beim Segeln bleiben, das ja das Bild ist, das uns begleitet hat. Und außerdem ist es ein schönes Zitat von Paul Valéry, der mich ja auch begleitet hat durch meine Vorbereitungen hindurch, indem ich deshalb das Schlusswort überlassen will. So ein bisschen länger, aber ich glaube, sie ist recht genüsslich. Wie der Reiche und der Arme auf der Straße im Vorübergehen einander streifen, so gleitet bisweilen die rein ausgeformte, schön geschnittene, ganz Ordnung und Luxus ausstrahlende Yacht an ordinären Küstenkuttern, alterslosen, mit Ziegelsteinen oder Fässern beladenen Kähnen oder Zweimastern vorüber, auf denen verrostetes Zeug, verkommener Plunder herumliegen. Ihre Segel sind Lumpen, ihr Anstrich schauerliches Danebengreifen und ihre Fahrgäste Hühner und ein Hund unbestimmter Rasse. Doch kommt es vor, dass der ehrwürdige Rumpf, der allen diesen Jammer trägt, von unvermindert schöner Linienführung ist. Fast alles, was an einem Schiff wahrhaftig und wirklich schön ist, liegt unter der Wasserlinie. Der Rest ist totes Machwerk. Geht doch in die Hellinge und Trockendocks. Schaut euch die Anmut und die Kraftfülle der Kiele an, ihre Ausmaße, die sehr behutsame und bis ins Letzte berechnete Durcharbeitung ihrer Formen, die so vielen zugleich auftretenden Umstände genügen tun müssen. Hier ist Kunst am Werk. Es gibt keine Architektur, die empfindsamer wäre als jene, die auf einem Fundament von Beweglichkeit ein bewegtes und bewegendes Bauwerk errichtet.